und wir tun, was wir tun. Auch wenn es manchen von euch nicht passt. Lieber als vor euch zu kriechen, ewig scheinheilig im